Im Frühtau die Zwerge, sie gehen fallera, sie taumeln, sie schwanken und sie grün fallera. Ja, seht, wie krumm sie laufen, denn gestern waren sie saufen. Ihr kennt das, ihr wart das ja auch schon mal.